Alles, was die Juden sagen, ist gelogen. Seit 1945 werden wir betrogen. In Gaskammern hat es nie gegeben. Und Millionen von Vergasten sind heute noch am Leben. Trotzdem flossen seit Kriegsende Milliardenbeträge in die Judenhände. Zwecks Gespräch, das war euch egal. Und das größte Judenschwein ist Simon Wiesenthal. Also kämpft gegen die Gaskammerlüge. Gegen fremde Juden, die das Reich betrügen. Wehrt euch, ihr habt die Macht. Kämpft dafür, dass dieses Volk erwacht. Der Nationalsozialismus ist nicht tot. Siehst du im Osten, das Morgen droht. Das Hakenkreuz steht wieder überm Land. Die Ordeneiße Grenze wird niemals anerkannt. Und tausende von Skinheads marschieren durch die Nacht. In den Augen die Gewissheit, dass Deutschland erwacht. Wir sind des Führers politische Erben. Wir sorgen dafür, dass alte werden niemals sterben. Also kämpft gegen die Gaskammerlüge. Gegen fremde Juden, die das Reich betrügen. Wehrt euch, ihr habt die Macht. Sorgt dafür, dass dieses Volk erwacht. Steht schon im Talmud, Stehle und Betrüge. Glaub nicht länger an die 6 Millionen Lügen. Israel hat Palästina besetzt. 100 Frauen und Kinder zu Tode gehetzt. Doch gibt es wieder eine Waffen-SS. Geben wir Israel in König den Rest. Auch dies wird wieder ein glückliches Land. Ist auch die letzte Synagoge abgebrannt. Also kämpft gegen die Gaskammerlüge. Gegen fremde Juden, die das Reich betrügen. Wehrt euch, ihr habt die Macht. Kämpft dafür, dass dieses Volk erwacht. Ihr habt die Macht, kämpft dafür, dass dieses Volk erwacht. Halt!